Er wird kommen. Er wird euch nicht anrufen, meine Geschwister im Islam. Er wird euch nicht warnen. Er wird nicht an eurer Tür klopfen. Er wird nicht schauen, was ihr gerade tut oder wo ihr seid oder was ihr plant oder in welchem Zustand ihr euch gerade befindet. Er handelt nur auf den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, der Engel des Todes, Malik al-Maut. Drum, meine Geschwister im Islam, begeht nicht den Fehler und vergesst das Nachsinnen über den Tod, denn damit tut ihr euch nur selber ein großes Unrecht an. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. An Buraydah radiyallahu anhu qal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم وفي رواية فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإنها تذكرنا بالآخرة Buraydah radiyallahu anh berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Ich hatte euch zuvor verboten, die Gräber zu besuchen, so besucht sie jetzt. Rawah Muslim. In einer anderen Version sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Wer von euch die Gräber besuchen möchte, so soll er sie besuchen. Denn wahrlich, sie erinnert uns an das Jenseits. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns empfohlen, alaihi salatu wassalam, die Gräber zu besuchen. Sie nicht anzubeten, wie manche behaupten, oder die Toten anzubeten. Das ist nicht der Sinn dieses Besuchs. Erstmal, die Gräber sind das Zuhause der Toten. Ist das Zuhause der Toten. Und der Mensch, liebe Geschwister, geht durch vier Häuser in seiner Lebzeit. Das erste Zuhause des Sohn Adams ist sein Mutterleib. Sein zweites ist das Diesseits. Das dritte Zuhause ist das Grab. Und das vierte ist und das letzte, das Jenseits. Und dort wird entschieden, entweder ins Paradies oder ins Höllenfeuer. Das sind die vier Häuser Sohns Adam. In diesem Hadith sehen wir, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam verboten hat, am Anfang die Gräber zu besuchen. Man fragt sich, warum hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dies am Anfang verboten, dann es am Ende wieder erlaubt hat, alayhi salatu wassalam. Aus einem Grund, der Gesandte Allah sallallahu alayhi wasallam hatte Angst gehabt, alayhi salatu wassalam, dass die Sahaba, wenn sie die Gräber besuchen, dort Schirk begehen, radiyallahu anhum wa ardahum. Und warum hatte Rasulullah sallallahu alayhi wasallam diese Angst gehabt? Der Grund dafür war, weil die Sahaba, radiyallahu anhum, gerade mal Muslime geworden sind. Das heißt, sie sind Hadithi Ahdi Bijahiliya. Das bedeutet, die Sahaba radiyallahu anhum, die sind gerade mal aus der Unwissenheitszeit zurückgekehrt zum Islam. Das heißt, aus der Jahiliya-Zeit. Die Zeit vor dem Islam. Das heißt, die waren gerade mal im Islam ganz neu gewesen. Und es ist damals bekannt gewesen, dass die Leute, A'udhu Billah, die Gräber angebetet haben. Oder die Toten angebetet haben, Al-A'yadu Billah. Und das ist bekannt im Islam, und jeder Muslim, der eine reine Aqidah hat, weiß, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und dass das hier eine große Schirk wäre, wal'iyadu billah. möge Allah subhanahu uns davor fernhalten. Also Rasulullah hat es verboten aus Angst, dass die Sahaba Schirk begehen, weil sie gerade mal Muslime geworden sind und manche von ihnen kamen gerade aus der Jahiliyyah, aus der Jahiliyyah, aus der vorislamischen Zeit und deren, die hatten diese Gewohnheit gehabt, wal'iyadu billah, die Gräber anzubeten. Aus dem Grund hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dies verboten. Denn im Islam ist es so, je größer die Sünde ist, und es gibt keine größere Sünde als Schirk, als Beigesellung, wal'iyadu billah, weil wir wissen alle, dass Allah subhanahu wa ta'ala alle Sünden vergibt, außer Schirk, Beigesellung. Und je größer die Sünde ist im Islam, umso verbotener sind die Mittel und die Wege, die dorthin führen können, wie beispielsweise Az-Zina. Zina gehört zu den großen Sünden im Islam, deshalb auch ist das Gucken im Islam, das Anschauen, a'udhu billah, von verbotenen Dingen, verboten im Islam, wal'iyadu billah. Und genauso ist es mit allen anderen großen Sünden. Also der Islam achtet sehr darauf, dass wenn etwas verboten ist im Islam, wenn etwas eine Sünde groß im Islam ist, dass die Wege und die Mittel, die dorthin führen, auch verboten werden, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Und gibt nichts Schlimmeres als Schirk. Schirk ist eine große Ungerechtigkeit, wal'iyadu billah. Deswegen wurde der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gefragt, ayyud dambi a'adam. Welcher unter den Sünden ist das mächtigste? Darauf antwortete er sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan, wa huwa khalaqaka subhanahu wa ta'ala. Sinngemäß heißt, dass du jemanden Allah gleichstellst, wal'iyadu billah, obwohl Allah dich erschaffen hat. Das heißt, hier ist der Schirk, die Beigesellung gemeint. Und deshalb hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die Sahaba verboten am Anfang, die Gräber zu besuchen. Als dann der Imam in der Zeit von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Weg fand in den Herzen der Sahaba und die Menschen damals und sich dort fest verankert hat, erlaubte dann der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Menschen, die Gräber zu besuchen. Man fragt sich, warum hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam es dann erlaubt, alaihi salatu wassalam. Das heißt, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat den Verbot aufgehoben, alaihi salatu wassalam, und damit erlaubte er den Menschen, die Gräber zu besuchen. Der Grund dafür ist, weil die Gräber und die Friedhöfe, liebe Geschwister, erinnern den Menschen, erinnern uns an das Jenseits, das wahre Leben, das wahre Zuhause, dort, wo das ewige Leben sein wird. Denn alles, was den Menschen an das Jenseits darin erinnert, muss er danach handeln. Denn wahrlich, der Mensch, liebe Geschwister, wenn er sich mit dem Leben beschäftigt, mit dem Diesseits beschäftigt, mit Arbeit und Kinder und Familie und Reichtum, er vergisst das Jenseits. Und der Mensch heißt Insan. Summiyal Insanu Insanan li'annahu yansa. Der Mensch heißt Insan, weil er vergesslich ist. Deswegen hat Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch befohlen, die Menschen zu erinnern. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Das heißt, erinnere die Menschen, ermahne die Menschen immer wieder, weil der Mensch sehr vergesslich ist. Und deshalb hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dieses Besuch erlaubt, alaihi salatu wasallam, weil das den Menschen erinnert an das Jenseits, an das wahre Zuhause. Und die Person, liebe Geschwister, die sich durch das Diesseits ablenken lässt vom Jenseits, das heißt, wenn er sein Jenseits schadet, somit schadet er sein Diesseits und Jenseits gleichzeitig. Das heißt, hier ist ein Verlust, ein wahrer Verlust für den Diener Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, hat gesagt, dass Diesseits und das Jenseits sind vergleichbar mit dem Westen und Osten. Je mehr du dich der einen näherst, desto mehr entfernst du dich von der anderen. Das heißt, wenn du den Osten näher bist, entfernst du dich automatisch vom Westen. Genauso ist es mit dem Diesseits und dem Jenseits. Das heißt, je mehr du dich beschäftigst mit dem Diesseits, entfernst du dich vom Jenseits. Und je mehr du dich beschäftigst mit dem Jenseits, desto mehr entfernst du dich vom Diesseits. Und wenn du dein Jenseits bevorzugst, so hast du beide gewonnen. Also der Grund, warum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uns erlaubt hat, die Gräber zu besuchen, ist, dass wir uns an das Jenseits erinnern. Und um das Jenseits nicht zu vergessen und um uns nicht vom Diesseits, von Dunya, welcher vergänglich ist, ablenken zu lassen. Und noch aus einem anderen Grund. Auch die Toten haben was davon. Man fragt sich, wie kann ein Toter davon was haben? Denn wenn wir die Friedhöfe besuchen, die Gräber besuchen, wir müssen Dua machen, Bittgebete, Alhamdulillah, machen für unsere toten Geschwister. Denn das Bittgebet eines Mu'min für seinen Bruder, den Gläubigen, erreicht ihn in seinem Grab. Es erreicht ihn in seinem Grab. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ging oft nachts raus zum Baqiyah, dort wo die Sahaba radiallahu anhum begraben sind, und hat sie begrüßt, alaihi salatu wasalam, mit Assalamu alaikum, dara qawmin mu'minin. Rasulullah hat sie begrüßt, alaihi salatu wasalam, und hat für sie Bittgebete verrichtet, alaihi salatu wasalam. Deshalb ist es wichtig, dass wir hingehen mit dieser Absicht. Erst weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uns befohlen hat, wir befolgen ihn sallallahu alaihi wasallam in dem, was er sagt. Und damit wir uns erinnern an das Jenseits, inshallah, Rabbil Alamin. Und wir verrichten Bittgebete für unsere Geschwister, inshallah, die tot sind. Und ich erzähle euch jetzt eine kleine Geschichte, wie wichtig Ad-Dua, das Bittgebet für die Toten, ist. Es gab mal eine Zeit der Tabi'in, wo viele Menschen durch die Pest gestorben sind. Ein Mann ging immer an den Friedhof vorbei und hat immer Dua gemacht für die Toten. Beispielsweise hat Dua gemacht, Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma anis wahshatahum, Allahumma anis wahshatahum. Dieser Mann hat immer für sie um Vergebung gebeten, und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Gesellschaft leistet in deren Einsamkeit, weil der Mensch im Qabr ist einsam und braucht die Gnade und die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Und dies hat er jeden Tag gemacht. Eines Nachts war es sehr kalt, dann ist der Mann direkt nach Hause gegangen. In seinen Träumen erscheinen alle Toten zu ihm im Traum gekommen, und die haben ihn getadelt. Sie haben ihn gefragt, wo ist unser Geschenk dieser Nacht geblieben? Subhanallah al-Azim. Und dieser Geschenk haben sie damit gemeint, das Bittgebet, welcher ihre Gräber erleuchtete. Und der Mann hat ab dem Tag geschworen, sagte bei Allah, ich werde so lange Dua für sie machen, bis ich sterbe. Und das hat er eingehalten. Das ist der Sinn, warum man die Gräber besuchen darf und nicht, a'udhu billah, um die Toten um Hilfe zu bitten. Denn der Tote kann weder sich selber helfen, noch dir, wal'iyadu billah. Deshalb, wir müssen aufpassen, liebe Geschwister, warum man hingeht. Und das Wichtigste ist, warum ich das hier erwähnt habe, ist, damit wir uns wirklich nicht ablenken lassen vom Diesseits. Und hier ist ein, insha'Allah, eine Ermahnung von meinem Bruder an meine lieben Geschwister. Wallahu a'lam, subhanahu wa ta'ala. Meine Geschwister im Islam, was denkt ihr? Wer kann dem Tod entrinnen? Wer kann sich davor schützen, dass er Malik al-Maut nicht begegnen wird? Allahu Akbar. Wer hört diese Menschen heute noch? Wer hört die Toten noch? Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Was steht im Kitabullah? Allah Ta'ala sagt im Kitabullah in der Surah 19, Ayah 98, und wie viele Geschlechter haben wir vor ihnen vernichtet? Kannst du auch nur einen von ihnen spüren oder auch nur einen Laut von ihnen hören? Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Alles Lob gebührt Allah Ta'ala, der die Macht hat zu besiegen, dem Einzigen, der für sich die Ewigkeit erwählt hat und alles andere zum Vergehen verurteilt hat. Er ist derjenige, der den Gottesfürchtigen den Tod als Rettung und Frist zum Wiedersehen gegeben hat und den Verlorenen das enge Grab als Kerker bis Yawm al-Qiyamah gegeben hat. Allahu Akbar. Für denjenigen, für den der Tod die Wahrheit ist und er den Befehlen von Allah subhanahu wa ta'ala gefolgt ist, ist der Tod insha'Allah ta'ala eine Ruhestätte. Allahu Akbar. Für denjenigen, der Allah subhanahu wa ta'ala gefolgt ist, Allahu alam, kann der Wurm im Grabe ein Gefährte sein und Munkar und Nakir Freunde. Und der jüngste Tag wird eine Zusammenkunft sein. Jannah und Jahannam ein Ansporn. Und für sie gibt es nichts Wichtigeres, als darüber nachzudenken, sich für den Tod vorzubereiten. Und Allah subhanahu wa ta'ala, so zu dienen, wie er es befohlen hat und wie es ihm gebührt. Aber meine lieben Geschwister, denkt über eine Sache nach. Al-Jannah, das Paradies. Das Paradies ist die teuerste Ware von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir tun uns selber Unrecht an, wenn wir denken, dass wir diese Ware einfach so bekommen werden. Allahu Akbar. Drum, meine lieben Geschwister, zieht einen Nutzen daraus, wenn ihr den Tod gedenkt. Zieht einen Nutzen von den Leuten, die euch vorausgegangen sind. Zieht einen Nutzen daraus und zieht euch selber zur Rechenschaft. Hasibu anfusakum qabl an tahasibu. Rechne mit dir ab, bevor mit dir abgerechnet wird. Wisset, meine Geschwister im Islam, dass das Herz desjenigen, der sich dieser Welt, der sich Dunya hingibt, der sich dem Schein von Dunya und ihren Trügen und ihren Lüstern ergibt, mit Sicherheit den Tod vergessen wird. Und falls ein solcher, falls er aber an den Tod denken sollte, dann wird er Unmut dazu äußern und keine weiteren Gedanken darüber verschwenden. Und in Kitabullah, in der 62. Sure, in der 8. Ayah, heißt es, sprich, der Tod, vor dem ihr flieht, wird euch sicher ereilen. Dann werdet ihr zu dem zurückgebracht werden, der es kennt, das Verborgene und das Sichtbare. Und er wird euch verkünden, was ihr zu tun pflegt. Meine Geschwister im Islam, was den Aspekt des Gedenkens über den Tod angeht, werden die Leute in drei Kategorien aufgeteilt. Einmal diejenigen, die sich dieser Welt hingegeben haben, dann welche, die Reue zeigen und welche, die den Todessinn erkannt haben. Kommen wir zu den Ersten. Diejenigen, die sich dieser Welt hingegeben haben, gedenken an den Tod gar nicht oder wenig. Wenn sie an den Tod denken, dann nur deswegen, weil sie sich von dieser Welt nicht trennen können. Das Gedenken an den Tod ist für solche Leute nur das weitere Entfernen von Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns davor bewahren, dass wir zu diesen Menschen gehören, dass wir in Rafla leben. A'udhu billah min radabillah. Dann gibt es diejenigen, die Reue zeigen und oft des Todes gedenken, mit dem Ziel, im Herzen Angst und Furcht davor zu wecken. Dies trägt zur Vollständigkeit der Reue bei. Solche Leute hassen vielleicht manchmal den Tod aufgrund der Angst. Er könnte sie ereilen, bevor sie vollständig bereut haben. Sie vergleichen jenen, der sich für die Verabredung mit einer geliebten Person vorbereitet hat, selbst wenn er etwas zu spät kommt. Die Anzeichen von solchen reuigen Personen sind, dass sie mit dem Treffen beschäftigt sind. Andernfalls gehören sie nicht zu dieser Gruppe, sondern zu der ersten. Dann gibt es eine Gruppe, die den Todessinn erkannt haben und ständig und immer wieder über ihn nachdenken. Sie sind jederzeit bereit, den Geliebten zu treffen. Solche Leute sind müde geworden, auf den Tod zu warten und sehnen sich nach ihm, die Gesellschaft der Ungehorsamen verlassen zu können und Allah subhanahu wa ta'ala, den Herrn der Welten, zu treffen. Allahu Akbar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Na'ma geben, dass wir zu dieser Gruppe gehören, inshallah. Allahu Akbar. Von Ibn Umar radiallahu anhu wird überliefert: Ich kam als Zehnter zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Ein Ansar fragte ihn: Ja, Rasulullah, wer ist der Klügste und der Edelste unter den Menschen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Diejenigen, die des Todes am häufigsten gedenken und die für ihn am meisten vorbereitet sind. Dies sind die klügsten Leute, weil sie das Ansehen dieser Welt und jener Welt gewinnen. Und von Abu Huraira, radiallahu anhu, wird überliefert, dass der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat: Gedenkt oft an jenen, der das Genießen unterbricht. Meine Geschwister im Islam, was sehr wichtig ist, ist, dass ihr euch selber überprüft, ob eure Herzen hart oder weich sind zu diesem Thema, ob ihr ermahnt werdet oder nicht ermahnt werdet zu dem Thema der Tod. Meine Geschwister im Islam, die meisten Mufassirin, sprich die meisten Gelehrten, sind der Meinung, dass der Tod die Ermahnung an sich ist. Für alle, meine Geschwister, für alle, die ernsthaft darüber nachdenken und für alle, die ein bisschen Verstand versetzen. Darum prüft, ob ihr zu denen gehört, die sich vom Tod ermahnen lassen. Wisset, meine Geschwister im Islam, wisset, dass ein raues Herz mit der Hilfe Allah Ta'alas weich werden kann. Und zwar durch das Besuchen der Gräber, durch Anwesenheit bei Durus, also bei Ermahnungskreisen, das Zusammensitzen mit guten Leuten, das Hören über die frommen Diener Allahs und die gläubigen Muslime aus früheren Generationen und ganz besonders durch das Gedenken an den Tod. Durch das Gedenken des Todes, der das Genießen bricht, die Gemeinschaften trennt und die Kinder zu Waisen macht. Allahu Akbar. Meine Geschwister im Islam, macht euch bewusst, dass ihr auch gehen werdet. Und weitere Dinge, die das Herz weich machen können. Dazu gehört sicherlich der Besuch von todkranken Menschen, weil man aus deren Qualen und deren Ringen mit dem Tod eine Ermahnung ziehen kann. Angesichts der Tatsache, dass uns all dies ebenso erwarten kann oder erwarten wird. Wer aus dem Tod des anderen keine Lehre für sich ziehen kann, dessen Herz ist so hart, dass ihm kein Rat helfen kann. Al-Hassan sagte, der Tod veranschaulicht uns auf die eindrucksvollste Weise die Vergänglichkeit des Lebens. Jedem, der ein bisschen Verstand besitzt, lässt er keinen Platz zur Freude über das Diesseits. Jedes Mal, wenn wir an den Tod denken, wird diese Welt in unseren Augen wertlos. Ibn al-Mutti schaute sich eines Tages sein Haus an, welches ihm gefallen hat. Subhanallah, danach weinte er und sagte, bei Allah, wenn es den Tod nicht geben würde, würde ich mich über dich freuen. Wenn es keine Enge im Grab geben würde, würden wir uns über diese Welt freuen. Subhanallah, gedenkt diese Worte. Meine Geschwister im Islam, auch der Tod hat einen Sinn. Wisse, dass die meisten über den Tod eine falsche Meinung haben. Die einen gedenken, der Tod sei für immer das Ende des Menschen, dass es nach ihm keine Auferstehung geben wird und keinerlei Belohnung oder Bestrafung. Die anderen meinen, dass der Tote keine Belohnung für seine guten Taten genießt oder die Bestrafung für seine solchen schlechten Taten erleiden wird. Andere wiederum meinen, dass die Seele weiterleben wird und dass der Körper nach dem Zerfall nie wieder zum Leben erweckt wird. All diese Ansichten sind falsch und sie sind weit von der Wahrheit entfernt, sehr weit. Im Gegenteil, meine Geschwister im Islam, der gesunde Verstand sagt uns, und dies ist von zahlreichen Ayats aus dem Koran bestätigt, dass der Tod nichts ist als eine weitere Veränderung des Seins. Die Seele lebt nach der Trennung vom Körper weiter und wird entweder bestraft oder belohnt. Das Grab kann einer der Vorgärten des Paradieses oder die Abgründe der Hölle sein. Allahu Akbar. Meine Geschwister im Islam, Durch den Tod wird der Mensch seine Augen, seine Beine, seine Arme, seine Zunge und der anderen und seine anderen Organe beraubt. Allahu Akbar. Er entledigt der Tod, meine Geschwister, er entledigt ihn seiner Familie, Eltern und Freunde. Es gibt keinen Unterschied, ob der Mensch ohne diese Person oder sie ohne ihn bleiben. In jedem Fall ist die Trennung bitter und schmerzhaft. Und wenn der Mensch auf dieser Welt etwas hat, was ihm ans Herz gewachsen ist, worauf er stolz ist, so wird ihm es schwer fallen, sich davon zu trennen. Wenn der Mensch aber sich auf dieser Welt nur des Gedenkens an Allah subhanahu wa ta'ala erfreut und sich auf das Treffen mit ihm freut, so wird sein Glück und sein Genießen nach dem Tode unermesslich sein, weil zwischen ihm und demjenigen, den er liebt, keine Hürde mehr vorhanden sein wird. Und alles, was uns davon abhält, auf dieser Welt Allah zu gedenken, ist eine Hürde. Dies ist der eine Unterschied zwischen Leben und Tod. Meine Geschwister im Islam, der Tod lässt den Menschen das erkennen, was für ihn auf dieser Welt verborgen und unbekannt war. Ähnlich dem Wachen, dem die Dinge bekannt waren, und dem Schlafenden waren sie verborgen. Anders gesagt, die Menschen schlafen erst, wenn sie sterben. Werden sie wach. Das Erste, was dem Mensch gezeigt wird, ist die Belohnung für seine gute oder die Bestrafung für seine schlechten Taten. Dem Gläubigen wird sofort nach dem Tode die Breite des Jenseits gezeigt. Dabei wird er vor allem denken, dass er ein Gefangener war und dass er mit dem Tod aus dem engen und dunklen Kerker in den Garten voll mit verschiedenen Früchten, Vögeln und Bäumen eingetreten ist, sodass er kein Verlangen mehr haben wird, in die Dunkelheit des Gefängnisses zurückzukehren. Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar. Wenn der Mensch keine weitere Schwierigkeiten hätte, wenn der Mensch keine weitere Schwierigkeiten, Prüfung oder Probleme im Leben hätte, außer die Todesangst, wäre diese ausreichend, um ihm das Leben bitter zu machen und ihn nachdenklich zu stimmen. Sie würde ihn daran ermahnen, an den Tod zu denken, den Genuss dieser Welt zu unterlassen und über das Ende nachzudenken. Der Tod ist ein Unglück und als solches ist es auch im Buch Allahs beschrieben worden, in der Sure 5, Ayah 106. Wenn ihr gerade im Land herumreist und euch das Unglück des Todes trifft. Allahu Akbar. Von Aisha radiallahu anha wird überliefert, dass sie gesagt hat, als Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam im Sterben lag, war vor ihm ein Eimer. Oder sie hat gesagt, Gefäß mit Wasser. Dann hätte er seine Hand eingetaucht und sich über das Gesicht gestrichen und gesagt, es gibt kein Gott außer Allah. Wahrlich, der Tod ist eine heftige Agonie. Dann hat er seine Hand ausgestreckt und dabei gesagt, im Kreis der erhabensten Freunde, solange bis er seine Seele nicht ausgehaucht hat, als dann hat sich seine Hand gesenkt. Die Quelle, Bukhari. Subhanallah. Bedenkt, was Allah Ta'ala in der Sure 39, Ayah 42 sagt. Allah nimmt die Seelen der Menschen zur Zeit ihres Sterbens zu sich und auch die Seelen derer, die nicht gestorben sind, wenn sie schlafen. Dann hält er die zurück, über denen er den Tod verhängt hat und schickt die anderen wieder zu einer bestimmten Frist ins Leben zurück. Hierin sind sicher Zeichen für Leute, die nachdenken. Allahu Akbar. Weiterhin wird Folgendes in der Sure 32, Ayah 11 erwähnt. Sprich, der Engel des Todes, der über euch eingesetzt wurde, wird euch abrufen. Dann werdet ihr zu eurem Herrn zurückgebracht. Meine Geschwister im Islam, Allahu alam. Aber unsere Herzen sind hart. Unsere Herzen sind so hart, dass wir selbst, wenn wir ermahnt werden, und wir werden täglich ermahnt, dass unsere Herzen nicht erweichen. Allahu Akbar. Ich habe Angst, meine Geschwister im Islam. Ich habe Angst um euch. Ich habe Angst um mich. Und darum versuche ich dies an euch weiterzugeben. Uns alle wird der Tod ereilen. Und eines Tages wird Malik al-Maut vor uns stehen. Und es ist die Frage, wie wird unsere Seele aus unserem Körper genommen? Hat Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten angenommen? Wir werden sehen, wie wir wahrlich bei Allah standen oder beziehungsweise stehen. Nur die Sache ist die, dann können wir nicht mehr zurück. Lasst uns inshallah nicht zu denen gehören, die drum flehen, wieder zurückgebracht zu werden. Die sagen, Rabbi arjun. Meine Geschwister im Islam, die Angst um das schlechte Ende sollte uns das Herz zerreißen. Die Angst um das schlechte Ende zerreißt das Herz derjenigen, die sich bewusst sind, was das bedeutet. Die Angst ist eins der größten Unglücke des Todeskampfes, weil die Menschen dann die ganze Bitterkeit des Todes schmecken werden. Die Seelen kommen nicht eher hinaus, bevor sie von dem Todesengel eine der folgenden zwei Ankündigungen hören. Entweder wehe dir vor dem Feuer, o Allahs Feind, oder freue dich übers Paradies, o Freund Allahs. Allahu a'lam. Es wird berichtet, dass Hudayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu an seinem Sterbebett zu Ibn Masud, möge Allahs Wohlgefallen auf ihm sein, sagte: Steh auf und sieh nach, wie spät es ist. Ibn Masud stand auf, sah nach und sagte: Die Sonne ist aufgegangen. Hudayfa sagte dann: Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem Morgen, dass ich nicht einer der Höllenbewohner sein werde. Und Abu Huraira radiallahu anhu weinte im Sterbebett und sagte: Bei Allah, ich weine nicht, weil ich dieser Welt nachtraue, oder auch nicht deswegen, weil ich unglücklich bin wegen der Trennung von euch. Ich habe Angst vor der Ankündigung meines Herrn, ob ich einer der Bewohner der Hölle oder des Paradieses sein werde. Allahu Akbar. Bukhari und Muslim überlieferten in deren Sahih-Sammlungen, dass wenn der Gläubige im Sterbebett liegt, ihm Allahs Wohlgefallen und Belohnung angekündigt wird und dem Ungläubigen Allahs Strafe und Pein. Meine Geschwister im Islam, Ubada ibn As-Samad berichtete, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer die Begegnung mit Allah liebt, mit dem liebt Allah auch die Begegnung. Und wer die Begegnung mit Allah verabscheut, mit dem verabscheut Allah auch die Begegnung. Aisha radiallahu anha oder einige seiner Frauen sagten: Wir verwünschen doch den Tod. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Es ist nicht das. Es geht aber darum, wenn ein Gläubiger im Sterben liegt, so wird ihm die frohe Botschaft über das Wohlgefallen Allahs bzw. über das Wohlwollen Allahs und seine ehrwürdige Stellung bei ihm verkündet. Hier dann wird ihm nichts anderes lieber sein als das, was ihm nunmehr bevorsteht. Somit liebt er dann die Begegnung mit Allah und Allah liebt die Begegnung mit ihm. Was aber den Ungläubigen angeht, der im Sterben liegt, so wird ihm die Pein und die Bestrafung Allahs verkündet. Hier dann wird er das verabscheuen, was ihm bevorsteht. Somit verabscheut er also die Begegnung mit Allah und Allah verabscheut auch die Begegnung mit ihm. Quelle Bukhari, Muslim und Tirmidhi. Allah subhanahu wa ta'ala sagt darüber im Koran: Wahrlich, diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und die sich dann aufrichtig verhalten, zu ihnen steigen die Engel nieder und sprechen: Fürchtet euch nicht und seid nicht traurig und erfreut euch des Paradieses, das euch verheißen wurde. Wir sind eure Beschützer im irdischen Leben und im Jenseits, und in ihm werdet ihr alles haben, wonach ihr verlangt. Dies ist eine Bewirtung von einem vergebenden Barmherzigen. Allahu Akbar. Quelle Surah 41, Ayah 30 bis 32. Meine Geschwister im Islam, inshallah werden wir zu denen gehören, die auf die schönste Art und Weise abberufen werden. Allahu alam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Pein des Grabes bewahren und inshallah Hasanat hier im Dunya und im Akhira geben. Meine Geschwister im Islam, es ist sehr wichtig, dass ihr sehr viel dem Tod gedenkt. Und aus der Sache oder aus der Tatsache, dass andere euch vorausgegangen sind, euer Nutzen zieht. Bedenkt auch die ersten zwei Ayat aus der Surah At-Takasur, wo es heißt: Al-Hakum At-Takasur Hatta Surtumul Maqabir. Das Streben nach mehr lenkt euch ab, bis dass ihr eure Gräber besucht, ungefähr in Bedeutung. Meine Geschwister im Islam, diese Worte von Allah subhanahu wa ta'ala sind nicht umsonst oder sind nicht da, dass man sie hört und dann ignoriert. Für mich, alleine wenn ich diese zwei Punkte betrachte, Al-Hakum At-Takasur Hatta Zurtumul Maqabir, wenn ich das betrachte, subhanallah, und ehrlich zu mir bin, damit alleine kann man schon viel, viel erreichen in diesem Leben. Aber diese Sachen hängen, zumindest bei mir, öfters auf der Zunge und manchmal auch in meinen Gedanken. Aber im Herzen, Allahu alam. Und deswegen, meine Geschwister, bedenkt, sprich gedenkt auf dem Tod. Bittet Allah subhanahu wa ta'ala, dass er eure Herzen weich macht. Meine Geschwister im Islam, jeden Tag, beziehungsweise jeder Tag ist ein neues Geschenk, damit ihr über euch nachdenkt, damit ihr eine aufrichtige Taube macht, damit ihr mit euch abrechnet, bevor mit euch abgerechnet wird. Nutzt jeden Tag und nutzt jede Minute, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Nutzt auch den Tag, um besser in eurer Ibadah zu werden, subhanallah. Wenn ich zum Beispiel Surah Mu'minin sehe und dann direkt am Anfang sehe, wie Allahu alam der Mu'min definiert wird, subhanallah, wie weit Allahu alam sind wir eigentlich davon entfernt. Nutzt jeden Tag, indem ihr euch bildet, indem ihr besser in euren Ibadas, also in euren gottesdienstlichen Handlungen werdet. Und inshallah, nutzt den Tag, um den Koran zu rezitieren. Allahu alam, ein Anzeichen dafür, dass man Din Allah irgendwo verlässt, ist, dass man keinen Bezug zum Koran hat. Und meine Geschwister im Islam, versucht dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen und versucht damit dem gerecht zu werden, was Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat, nämlich dem Propheten zu folgen. meine Geschwister im Islam, das Dunya ist sehr, sehr, sehr, sehr schnell vergangen. Und wenn ihr bedenkt, wie viel Zeit schon verstrichen ist, wie viel Zeit vergangen ist, denkt mal drüber nach, über die Jahre, die ihr schon lebt, wie schnell diese verflogen sind. Und alles, was ihr tut und alles gemacht habt. Und Allahu alam, von Spaß, von Fun, in Disco, in Allahu alam, a'udhu billah, für was für Dinge. Wo sind diese Sachen jetzt? Sind alle vergangen. Aber was bleibt, ist die Sünde. Meine Geschwister im Islam, macht euch bewusst, dass ihr gehen werdet. Macht euch bewusst, dass ihr nur eine Sache mitnehmen werdet. Eure guten und eure schlechten Taten. Und subhanallah, ich möchte euch ganz kurz von einem Eindruck schildern, den ich hatte. Ich war in Medina Munawara vor kurzer Zeit und bin dort mit ein paar Brüdern zum Friedhof gegangen. Allahu Akbar. Wir haben einen Todeszug begleitet, beziehungsweise wo zwei Personen begraben wurden. Und anschließend, wo wir sie begraben haben, haben wir die Gräber besichtigt. Und ein Bruder hatte die Idee gehabt, subhanallah, mal hinabzusteigen. Und subhanallah, ich bin die Leiter runtergestiegen. Und dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Es war schon sehr, sehr, sehr, sehr, sehr furchterregend. Und die Tatsache, dass ich dann gehört habe, wie die Geschwister gesprochen haben, hat mich dann in einer Art, ich will nicht sagen natürlich Fantasie, ich habe mir es einfach mal vorgestellt, wenn man so liegt und man hört, Allahu alam, draußen die Leute sprechen. Und irgendwann aber auch, nach Salat al-Janaza, nach Dua, sie werden gehen, subhanallah. Und dann habe ich mich mal richtig in diese Kuhle reingelegt und subhanallah, man hält es nicht lange da drin aus. Als ich dann die Treppe wieder, beziehungsweise die Leiter wieder hochgeklettert bin, Allahu Akbar, ich kann euch nicht beschreiben, was ich da gefühlt habe. Ich möchte euch nur was mitgeben. Alhamdulillah für jeden Atemzug. Alhamdulillah Rabbil Alamin für jedes Herzklopfen, was ihr habt. Drum nutzt jeden Herzschlag, jeden Atemzug für Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wenn ihr ihm folgt, seinen Befehlen, Allahu Akbar, inshallah ta'ala, wird er euch und uns und mich, uns alle, bewahren vor der Pein im Grab. Meine Geschwister im Islam, inshallah ta'ala, bittet Allah ta'ala darum, oder lasst uns Allah ta'ala darum bitten, dass er unsere Herzen stets zu seiner Religion dreht. Und inshallah, dass er uns von der Pein im Grab bewahrt. Und inshallah ta'ala, dass wir Nutzen davon ziehen, von denjenigen, die uns vorausgegangen sind. O Allah, erwecke uns aus unserem Traum und aus unserer Passivität bei deiner Barmherzigkeit und Güte. Verzeihe uns unsere Sünden bei deiner Gnade. O Allah, führe uns zusammen mit denen, denen du deine Barmherzigkeit erwiesen hast, in jenes Haus deiner Zufriedenheit. O Allah, verzeihe uns und unseren Eltern und allen Muslimen. Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. فرشي التراب يضمني وهو غطائي حولي الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي.